Alison Krauss in The Bleak Midwinter eröffnete den 70. NetBeat-Podcast. Und dieser NetBeat-Podcast ist insofern etwas Besonderes, dass wir in dieser Woche nicht auf die Themen zurückblicken, die sich sonst bei log.netbeat.de befinden. Denn dieser NetBeat-Podcast ist der letzte vor Weihnachten. Und vermutlich dann auch der letzte, den ich in diesem Jahr produzieren werde. Zudem haben wir eine runde Nummer, was ja natürlich auch ein bisschen gefeiert werden darf. Ich denke, 70 Ausgaben sind schon ein ganz, ganz, ganz, ganz stolzes Stück, das wir da bisher erreicht haben. Auf die 100 freue ich mich auch schon. Da bin ich mal gespannt, was ich da machen werde. Momentan aber weiß ich, was ich in diesem NetBeat-Podcast der Ausgabe 70 machen werde. Denn Rainer Pörzgen hat mir erlaubt, nach Nachfrage natürlich, die bibliothekarische Weihnachtsgeschichte für dieses Jahr vorlesen zu dürfen. Bibliothekarische Auskunft 2008, können Sie sich schon mal darauf freuen. Und dann gibt es natürlich, weil das für mich irgendwie so eine Tradition ist, Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Vielleicht weiß der ein oder andere, was ich jetzt gemeint habe. Gibt es einen Weihnachtsmann? Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Das wird also auch an diesem Podcast-Ende zu hören sein. Und da sollen dann auch die einzigen zwei Themen gewesen sein für dieses Jahr und für diesen Podcast und für überhaupt bis ins nächste Jahr hinein. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, nehmen Sie sich einen Keks, holen Sie sich einen Tee, vielleicht gießen Sie da vielleicht auch noch mal ein bisschen rum rein, je nachdem, wie stark Ihre Haltung momentan zurzeit ist. Ja, genau, holen Sie auch nochmal eine Kerze, schön anzünden. Ist dann auch praktischer, wenn Sie dann gleich den Glimmstängel dann da anzünden können. Und lehnen Sie sich einfach zurück und entspannen Sie sich. Es geht bei der diesjährigen Weihnachtsgeschichte aus dem Bibliotheksmenü von Rainer Pörzgen um die bibliothekarische Auskunft und Rainer hat da noch ein bisschen was vorausgeschickt. Nach der Lektüre des Ulysses von James Joyce sowie zweier Erzählungen von Arthur Schnitzler wollte ich mich auch einmal an einem inneren Monolog versuchen. Die dabei entstandene Erzählung kann durchaus als Widerlegung der von Kolleginnen oft wiederholten Behauptung gelesen werden, Männer seien nicht multitaskingfähig. Wann werde ich denn endlich abgelöst? Oh je, erst halbe Stunde noch. Die Zeit geht auch nicht rum. Ganz schön viele Leute hier heute. Aber keiner fragt was. Die glauben halt alles zu wissen. Kataloge, Datenbanken, irgendwie ist das alles doch wie Google, denken die. Und wenn sie nichts finden, ist es wieder die scheiß Bibliothek. Die meisten suchen auch gar nichts. Komm nur in die Bibliothek. Bibo, sagen die. Sind wir hier denn in der Sesamstraße? Kinder noch. Die kommen nur her, um ihre E-Mails abzurufen. Hallo, wer ist denn das? Das ist aber eine Süße. Studiert bestimmt Kuwi oder BWL. Auf keinen Fall, Sotzpet. Die sehen doch alle aus wie Waldschrat, Dreadlocks und Selbstgestricktes. Die aber nicht, habe ich hier noch nie gesehen. Das ist bis jetzt nur ohne Bücher ausgekommen. Dann BWL. Hallo, junge Frau, kann ich vielleicht helfen? Frag mich, Süße, ich kenne mich ja aus, ich weiß, wo es lang geht. Nee, so nicht. Das klingt nur peinlich. Und schon ist sie vorbei. Will auch nichts wissen. Na gut, dann eben nicht. Vielleicht kann ich es über meinen Rundgang. Was muss ich denn eigentlich machen? Hat noch Zeit. Vielleicht lasse ich dann auch mal ausfallen. Die Kolleginnen machen nie ein. Sind so faul. Nee, konfliktscheu. Könnten jemand mit einer Thermoskanne voller Kaffee erwischen. Oder beim Telefonieren. Kann man aber auch verstehen. Manche werden richtig unangenehm, vor allem BWLer. Halten sich schon für, was weiß ich, eine große Nummer. Üben an uns Chefs an uns oder sowas. Da kommt, oh Mann, die sieht ja aus wie ein Monster. Erinnert mich an, wo die wilden Kerle wohnen. Wie oft ich das mal vorgelesen habe? 10 Mal. Nein, öfter. Tina wollte es immer wieder hören. Nun kommt die Monsterfrau auch noch zu mir. Hoffentlich riecht sie nicht so, wie sie aussieht. Na gut, was will sie wissen? Redet und redet und redet, bis sie endlich zur Sache kommt. Hä? Weihnachten und Liebe? Was soll denn das werden? Ein Referat. So. Wirtschaftspsychologie? Habe ich mir noch gleich gedacht, alte FH. Im Katalog hat sie wohl noch nicht nachgesehen. Hätte sie aber wirklich selbst drauf kommen können. Doch? Nur nichts gefunden? Kein Wunder, wir sind eine wissenschaftliche Bibliothek. Keine. Soll sie doch. Wer ist das denn? Kann ich jetzt nur noch von hinten sehen? Schlank und blond. Mist. ob sie auch hübsch ist? Manchmal kriegt man ja einen Schock, von hinten eine tolle Figur und dann von vorn, das ist einem geraust. Hätte das Mädel gern von vorn gesehen, aber dieses Monster steht da breit und bräsig vor mir und nimmt mir die Sicht. Ich sehe gar nicht, wer reinkommt. Wieso sie ein wenig beiseite treten soll? Na, die stellt Fragen, damit ich die Tür im Auge behalten kann, ist doch klar. Jetzt guck nicht so belämmert. Rück einfach ein Stück nach links. Sonst entwischt mir noch so ein Blondchen. Danke, ergebenst. So, im Katalog nichts gefunden. Schon im GVK nachgesehen, was das ist. Ach ja, für die ist das ja die Fernleihe. Auch schon. Nur Weihnachtsgeschichten und so Kram. Na, also, was erwartet ihr denn bei dem Thema? Zum Ende noch wissenschaftliche Literatur, dass ich nie lache. Die wollen jetzt auch mächtig wissenschaftlich sein. Heißt nun ja auch Uni. Gehören halt dazu. Aber FH bleibt doch FH. Und wie werde ich diesen Monster wieder los? Datenbanken. Das ist es. Da muss ja ein PCs da hinten und ich habe meine Ruhe. Welche Datenbanken? Weiß ich, vielleicht theologische wegen Weihnachten. Ist da was Christliches, oder nicht? Wie, ob es auch psychologische gibt? Klar gibt's die, aber... Ach, da geht die Süße von vorhin schon wieder. Hätte wohl doch einen Rundgang machen sollen. Stattdessen plage ich mich hier mit... Was ist denn das für ein Kerl da bei ihr? So ein richtiger Spacken. Wie sie denn anhimmelt. Und jetzt lachen die auch noch laut. Hey, ihr zwei, da könnt ihr mal ein bisschen leiser sein. Das ist ja eine Bibliothek, nicht die Pausenhalle. Mann, Mann, Mann, wo sind wir denn hier? Na klar gibt's psychologische Datenbanken, aber darin nach Weihnachten... Liebe, ja, das wohl schon, aber doch nicht Weihnachten. Wo? Na, da hinten an den PCs, wo oben der Ausweis... Sie hat doch wohl einen... Was für ein Ausweis? Den Bibliotheksausweis natürlich. Oder läuft das an der FH noch unter Büchereikarte? Ach, da ist ja diese blöde Zicke von neulich wieder. Die hat mir gerade noch gefehlt. Kommt auf mich zu, gebrettert wie eine Fregatte im Kampfeinsatz. Studiert auf Lehramt. Die armen Kinder können einem jetzt schon leid tun. Die kriegt doch nichts gebacken. Moment, also wirklich, sieht die denn nicht, dass ich in einem Beratungsgespräch bin? Sie muss sich ja wohl gedulden, bis sie... Wie? Kurze Frage? Was heißt nur kurze Frage? Wo die Schulbuchsammlung steht? Na, oben bei der Fachdidaktik. Wie sie da hinkommt? Das ist aber schon die zweite kurze Frage. Ich bin doch überhaupt nicht unfreundlich. Erst vordringen und dann auch noch rummeckern, Zicke. Nein, ich hab nicht, ich hab doch, ich weiß doch, also die Datenbanken da hinten über die PCs habe ich doch schon gesagt. Psychologische würde ich wirklich nicht... Was? Hat die Dozentin gesagt? Woher will die das denn wissen? Ich hatte schließlich auch keine Psychologievorlesung, na, wenn sie darauf besteht. Oh, die beiden gefallen mir, aber dunkler Ton, stehe ich voll drauf. Diese Mädels aus dem Orient haben was Sinnliches. Denke ich immer gleich an tausend eine Nacht, nicht ans Märchen erzählen, aber Vorsicht, Finger weg, echt gefährlich. Die haben alle Brüder mit Messern, von wegen Familienehre und so ein Quatsch. Nein, ich kann Ihnen bei den Datenbanken nicht helfen. Erst nicht zu unseren Anführungen kommen und dann ein Privatissimum haben wollen. So, wann kommt's noch? Tut mir leid, das geht jetzt nicht. Wirklich nicht. Ich muss einen Rundgang machen. Hätte ich längst machen müssen. Woher will die denn wissen, was wichtiger ist? Die Welt dreht sich doch nicht um sie. Tut aber so. Nein, der ist keineswegs unwichtig. Wegen so Typen, die im Lesesaal telefonieren oder Kaffee trinken. Oder Mädels belästigen. Naja, sie sicher nicht. Die hat da keine Ahnung, was im Lesesaal alles los ist, wenn ich hier meine Zeit mit ihr verplempere. Oh, da kommt ja mal eine Ablösung. An die werde ich jetzt zum Monster nun los, Gott sei Dank. Entschuldigung, da kommt gerade meine Kollegin, die wird sie weiterberaten. Ich muss weg, hab gleich einen wichtigen Termin. Arme Kollegin, tut mir irgendwie leid, ich geh dann mal. Das war die bibliothekarische Weihnachtsgeschichte für das Jahr 2008, geschrieben von Rainer Pörzgen. Wenn Sie nochmal nachschauen möchten, welche bibliothekarischen Weihnachtsgeschichten sich sonst noch so angesammelt haben über die Jahrzehnte hinweg, schauen Sie einfach auf www.bibliothekar.de und www.bibliothekar.de unter dem Punkt Bibliothekarisches, da tauchen dann auch die bibliothekarischen Weihnachtsgeschichten für Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte garantiert auf. Nach diesem Stream of Consciousness oder inneren Monolog geht es jetzt um ein kleines Mädchen, eine Zeitung und einen Redakteur, der einen Leserbrief beantwortet hat. Wir befinden uns im Jahre 1897. Dr. Philip O'Hanlon, der Assistent eines Untersuchungsrichters, also eines Coroners in Manhattans Upper West Side, wird von seiner 8 Jahre alten Tochter Virginia gefragt, ob Santa Claus wirklich existiere. Virginia hatte zu zweifeln begonnen, ob es einen Weihnachtsmann gebe, weil ihre Freunde ihr erklärt hätten, dass es ihn nicht gebe. Ihr Vater antwortete dann ausweichend, war aber immerhin damit einverstanden, dass sie sich mal an die New York Sun wenden solle. Das war zu der Zeit eine der bedeutenden New Yorker Zeitungen. Und der Vater versicherte seiner Tochter also, die Sun, die lügt eigentlich nie. Damit war die Verantwortung schon mal los. Auch schön. Und gab dann unversehens einem Redakteur der Zeitung, nämlich Francis P. Church, eine Gelegenheit, über diese an sich einfache Frage mal nachzudenken und die philosophischen Sachverhalte hinter ihr anzusprechen. Also muss man wissen, Church war ein Kriegskorrespondent während des amerikanischen Bürgerkriegs, einer Zeit, die ihm halt, ja, große Leiden hervorbrachte. Klar, Mangel an Hoffnung und Glauben gab es auch. Und die Gesellschaft danach war dann auch nicht so unbedingt so mit Werten befasst. Und obwohl dann die New York Sun auch wirklich diesen Leserbrief von der Virginia beantwortete, und zwar erst an 7. Stelle unter den Leitartikeln auf Seite 6, oben drüber war dann noch so ein Kommentar über ein eben erfundenes kettenloses Fahrrad. Also trotz dieses etwas deplatzierten Platzes war die Botschaft von Church, der sich darüber Gedanken machte, ob es einen Weihnachtsmann gibt oder nicht, für viele Menschen, die sie lasen, wirklich sehr bewegend. Mehr als ein Jahrhundert später ist es immer noch der am meisten nachgedruckte Leitartikel überhaupt in den Zeitungen in englischer Sprache, bei uns nicht so verbreitet, aber einige werden es sicherlich kennen und es gibt ja auch Bands, die zum Beispiel ihre Alben nach diesem wunderbaren Ausspruch Yes Virginia benannt haben. Einige Leute haben irgendwie so die Echtheit der Autorin des Briefes in Frage gestellt und Zweifel ausgedrückt, ob ein junges Mädchen wie Virginia, wir erinnern uns, 8 Jahre alt, wie also dieses junge Mädchen sich auf Kinder ihres eigenen Alters als meine Freunde beziehen könne, das sei ja doch ein bisschen merkwürdig, aber man hat die Originalkopie des Briefes gefunden und stimmt mit dem überein, was in der Zeitung auch wirklich steht. Und dann fangen wir doch einfach mal an mit dieser wunderbaren Huldigung an das Weihnachtsfest und die beginnt folgendermaßen. Mit Freude antworten wir sofort und auf die in ihrer Weise herausragende Mitteilung unten und drücken gleichzeitig unsere große Befriedigung aus, dass ihr gewissenhafter Autor zu den Freunden der Sun zählt. Lieber Redakteur, ich bin 8 Jahre alt. Einige meiner kleinen Freunde sagen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Papa sagt, wenn du es in der Sun siehst, ist es so. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit, gibt es einen Weihnachtsmann? Virginia O'Hanlon, 115 West 95th Street. Virginia, deine kleinen Freunde haben Unrecht. Sie sind beeinflusst von der Skepsis eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben an nichts, das sie nicht sehen. Sie glauben, dass nichts sein kann, das für ihre kleinen Geister unfassbar ist. Alle Geister, Virginia, seien sie nun von Erwachsenen oder Kindern, sind klein. In diesem unserem großen Universum ist der Mensch vom Intellekt her ein bloßes Insekt, eine Ameise, verglichen mit der grenzenlosen Welt über ihm, gemessen an der Intelligenz, die zum Begreifen der Gesamtheit von Wahrheit und Wissen fähig ist. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Er existiert so zweifellos, wie Liebe, Großzügigkeit und Zuneigung bestehen, und du weißt, dass sie reichlich vorhanden sind in deinem Leben, seine höchste Schönheit und Freude geben. Oh weh, wie öde wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Es wäre so öde, als wenn es dort keine Virginia gäbe. Es gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik, die diese Existenz erträglich machen. Wir hätten keine Freude außer durch Gefühl und Anblick. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die Welt erfüllt, wäre ausgelöscht. Nicht an den Weihnachtsmann glauben. Du könntest ebenso gut nicht an die Elfen glauben. Du könntest deinen Papa veranlassen, Menschen anzustellen, die am Weihnachtsabend auf alle Kamine aufpassen, um den Weihnachtsmann zu fragen. Aber selbst wenn sie den Weihnachtsmann nicht herunterkommen sehen, was würde das beweisen? Niemand sieht den Weihnachtsmann. Und es ist kein Zeichen dafür, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Die wirklichsten Dinge in der Welt sind jene, die weder Kinder noch Erwachsene sehen können. Sahst du jemals Elfen auf den Rasen tanzen? Selbstverständlich nicht, aber das ist kein Beweis dafür, dass sie nicht dort sind. Niemand kann die ungesehenen und unsichtbaren Wunder der Welt begreifen oder sie sich vorstellen. Du kannst die Babyrassel auseinanderreißen und nachsehen, was dann die Geräusche erzeugt, aber die unsichtbare Welt ist von einem Schleier bedeckt, den nicht der stärkste Mann, noch nicht einmal die gemeinsame Stärke aller stärksten Männer aller Zeiten, auseinanderreißen könnte. Nur Glaube, Fantasie, Poesie, Liebe, Romantik können diesen Vorhang beiseite schieben und die himmlische Schönheit und den Glanz der Betrachtung beschreiben. Ist das alles wahr? Ach, Virginia, in der ganzen Welt ist sonst nichts wahrer und beständiger. Kein Weihnachtsmann, Gott sei Dank. Er lebt. Und er lebt auf ewig. Noch in 1000 Jahren, Virginia. Nein, noch immer in 10 mal 10.000 Jahren wird er fortfahren, das Herz der Kinder zu erfreuen. Wenn dieser Leitartikel heutzutage reproduziert wird, wird oft mehr als die Hälfte der ursprünglichen Antwort von Church weggelassen. Und da er häufig nicht wiederholt wird, beginnt mit Not believe in Santa Claus, you might as well not believe in fairies. Also das mit dem nicht an den Weihnachtsmann glauben, das ist ebenso gut nicht an Elfen glauben. Jedes Jahr werden Virginias Brief und die Antwort Churches in einer Zeremonie an seiner Alma Mater, dem Columbia College of Columbia University, gelesen. Und die Geschichte der Anfrage Virginias und der Sun-Antwort erhielt in einer Fernsehfassung 1974 einen Emmy. Animationen stammten von Bill Melendez, der für seine Arbeiten bei den Peanuts-Specials bekannt war, die Stimmen von Jim Backus und Jimmy Osmond. In New York City hatte lokaler Fernsehjournalist Gabe Pressman die Geschichte zu Weihnachten über 30 Jahre lang nacherzählt. Virginia O'Hanlon empfing während ihres Lebens unablässig Post wegen dieses Briefes. Sie fügte eine Kopie des Leitartikels ihren Antworten bei und in einem Interview in ihrem späteren Leben schrieb sie den Leitartikel zu, die Richtung ihres Lebens ziemlich positiv geformt zu haben. Und was ich vorhin schon andeutete, natürlich ist es dann auch mal für Musiker sich ein Grund, mit dem Ganzen zu befassen. 2006 zum Beispiel kam das zweite Album der Dresden Dolls heraus und das hieß Yes, Virginia. Und damit, beziehungsweise mit dem Hinweis, dass diese Infos allesamt aus der Wikipedia entnommen wurden, endet dieser Netbib-Podcast. Noch nicht so ganz. Gleich gibt es noch die Künstlerin Jill Parr zu hören mit Do You Hear What I Hear. Ich darf mich aber von Ihnen schon mal verabschieden. Wünsche Ihnen natürlich wunderschöne und entspannte Feiertage. Schließen Sie die Bibliothek mal ab. Die Bücher können auch auf sich alleine aufpassen. Gehen Sie mal raus, gehen Sie vielleicht in die Kirche, vielleicht essen Sie ja mit der Familie gemeinsam, dann gibt es natürlich die Bescherung und ich wünsche Ihnen dann natürlich auch noch einen guten Rutsch. Vielleicht gehen Sie ja auch mal in das ein oder andere Weihnachtskonzert. Mein Name ist und bleibt auf jeden Fall Christian Splies und wir hören uns erst im neuen Jahr wieder. Jetzt aber erstmal noch Jill Parr, Do You Hear What I... Hier. Ich glaube schon. Okay.